Die Beruter blickten gebannt auf die Fernsehschirme. Die Rede des US-Präsidenten Barack Obama tönte aus allen Cafés, Supermärkten und Wohnzimmern. Solche Aufmerksamkeit zieht normalerweise nur Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah auf sich. Der Unterschied? Diesmal keine Freudenschüsse auf den Straßen zum Abschluss. So weit ging die Begeisterung dann doch nicht. Der libanesische Kolumnist Rami Khoury nannte die Rede dennoch historisch und ermutigend. Das Bedeutende war, dass er Prinzipien dargelegt hat, von denen er sagt, sie gelten für jeden. Das ist gut. Wenn die Amerikaner wirklich gleiche Rechte, Sicherheit, Gerechtigkeit und Good Governance für alle propagieren, dann ist das sehr gut und die Leute werden zufrieden sein. Aber bisher seien das alles nur Worte, so Khoury. Das scheint ein breiter Konsens in der arabischen Welt zu sein. Die Menschen sind beeindruckt von Obamas wohlfeilen Worten, aber sie wollen Taten sehen. Weil das Weiße Haus das Internet zur Verbreitung der Botschaft Obamas an die Muslime nutzte, gab es dort besonders viele Kommentare. Ali Hamadani aus dem Sudan lobte die wundervolle Rede als guten Start. Aber dann schreibt sie in Facebook: Wir erwarten viel von Obama. Möge Gott ihm bei seiner Friedensmission helfen. Iman Ibrahim aus Ägypten sieht es ähnlich. Überwältigende Rede. Action bitte, lautet sein Kommentar. Und der Jordanier Omar Ibrahim findet es geradezu anmaßend, dass der US-Präsident glaubt, nur mit einer Rede könne er gleich die Welt verändern. Er schreibt in einem Blog, es sind schon zu viele Worte gesagt worden. Nur Taten werden einen Unterschied machen. Die fordert auch der palästinensische Parlamentsabgeordnete Mustafa Barghouti. These were very positive elements. Es gab sehr positive Elemente, aber wahrscheinlich das Beste war, und das fasst die ganze Rede zusammen, dass man andere genauso behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte. Wenn das wirklich angewandt wird, dann haben wir einen tatsächlichen Neubeginn in dieser Region. Ein Ende der Besatzung, ein Ende des Rassismus und ein Ende der Apartheid. Ending occupation, ending racism, ending apartheid. Barghouti würdigte die Passagen Obamas zum Palästina-Konflikt, er warnte aber, creating a peace process without peace. We were running was unbedingt vermieden werden sollte, sei ein Friedensprozess ohne Frieden. In dieser Falle habe man für 18 Jahre gesteckt, von einem Prozess in den anderen, so Barghouti, bis der Prozess ein Ersatz für den Frieden wurde. Überraschend positiv war indessen die Reaktion eines Hamas-Sprechers. Ahmed Youssef sagte, Obamas Rede erinnere ihn an die Ansprache Martin Luther Kings, I have a dream. Die Botschaft, dass die Amerikaner keine Bedrohung für die muslimische Welt seien, sei ein wichtiges Signal. Der Sohn des bedeutendsten schiitischen Geistlichen im Libanon, Sayed Jafar Fadlallah, erklärte, die Moslems fühlten eine wohltuende Veränderung der Sprache des US-Präsidenten. Er bewege sich Richtung gegenseitigen Respekt, der bisher gefehlt habe. Doch auch Fadlallah fragte, ob es bei schönen Worten bleiben werde oder ob sich das auch in Taten niederschlagen werde. Überwiegend positiv reagierten die Menschen auf die zahlreichen eingestreuten Koranzitate Obamas. Doch dem ägyptischen Blogger Three Arabawi gingen sie schließlich auf die Nerven. »Hör auf, Kerl«, schrieb er, »das ist wirklich schleimig.« Selbst US-Präsident Obama gelingt es scheinbar nicht, es allen recht zu machen.